Lass, o Welt, o lass mich sein, locket nicht mit Liebesgaben. Lasst dies Herz alleine haben seine Wonne, seine Pein. Was ich traure, weiß ich nicht. Es ist unbekanntes Wehe, immer da durch Tränen sehe ich der Sonne Liebeslicht. Oft bin ich mir kaum bewusst, und die helle Freude zücket durch die Schwere, so mich drücket wonniglich in meiner Brust. Lass, o Welt, o lass mich sein, locket nicht mit Liebesgaben, lasst dies Herz alleine haben seine Wonne, seine Pein. Verborgenheit. Auf der Suche nach dem Dichter Eduard Mörike. Ein Feature von Norbert Hummelt. Es hieß, er sei drüben bei Lobauers. Und ich kam ins Haus, als Eduards Schwester auf dem Spinett spielte. Es war ein heller Nachmittag im Juni. Wie immer hatte er sich unerwartet von Tübingen eingestellt. Denn sich anzumelden, das war nicht nach seinem Sinn. Nun saß er bei Lobauers in der oberen Stube, wo die Jalousien nach dem Hof herabgelassen waren, und schaute auf die Lichtflecken, die sich regten und den Boden zu durchleuchten schienen. Seine Brillengläser spiegelten und ließen sein Gesicht verwischt erscheinen. Dazu sein helles Haar, das sich in späteren Jahren dunkel färbte. So stellt sich der Romancier Hermann Lenz seinen schwäbischen Landsmann, den Dichter Eduard Mörike, vor, in der Erzählung Erinnerung an Eduard. Darin schildert ein entfernter Freund, ein gewisser Otto Nestle, wie er Mörike in seiner Jugendzeit erlebte, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts. Auch das Kleid seiner Schwester mit dem Rosenmuster, übrigens kleine Rosenblüten, sehe ich vor mir. Und Eduard sitzt vorgerutscht im Stuhl und lässt die Hände über die Armlehnen hängen. Er lächelt und schaut nach der Jalousie, die grün und weiß gestreift und schräg nach außen gestellt ist. Die Ouvertüre geht zu Ende und er wartet eine Weile, während die Uhr dreimal klingelt. Dann steht er auf, geht zum Fenster, hebt die Jalousie ein wenig und sagt: »Solange die Maulbeerbäumchen im Hof stehen und du spielst, Luise.« Wo findet man einen Dichter? Vielleicht in den Geschichten anderer. Eduard Mörike, 1804 in Ludwigsburg geboren, 12 Geschwister, Vater früh verstorben, studierte in Tübingen Theologie, als dort Hölderlin im halbrunden Turmzimmer am Neckar wohnte, untergebracht bei einem Schreiner und, wie man sagte, geistig umnachtet. Manchmal führten die Studenten den Dichter in den Gassen spazieren, brachten ihn in Pressels Gartenhaus, wo sie einander vorlasen. Darüber hat wiederum Hermann Hesse eine Erzählung geschrieben, in der neben Hölderlin und dem großspurigen Wilhelm Weiblinger auch der zurückhaltende junge Mörike vorkommt. »Du hast doch auch etwas zum Vorlesen«, fragte Weiblinger seinen Freund. Mörike schüttelte den Kopf und fuhr mit den Fingern durch sein blondes, frauenhaftes Haar. In seinem kleinen Stehpult verborgen, bewahrte er daheim in seiner Stiftsstube seit kurzem zwei neue Gedichte auf, welche »An Peregrina« überschrieben waren und von denen keiner seiner Freunde wusste. Wir sind hier im evangelischen Stift, im Ephoratsbereich, laufen nun in den Ostflügel, in den 6. Stock, zum Karzer Vorraum. Nicole Fischer, Sekretärin im Ephorat des Tübinger Stifts. Ich bin Henning Zybritzky, ich schreibe Gedichte, erzählende Prosa und Essays und ich lebe seit 2001 in Tübingen, wo ich auch studiert habe in den 80er Jahren und seit einigen Jahren habe ich auch eine zweite Bleibe in Berlin. Hier sind wir im Karzer Vorraum, anschließend ist noch der kleine Karzer, wo man zur Strafe eingesperrt wurde. Nach allem, was ich weiß, war er ein normaler Student, wohl nicht sehr begabt, hat nicht alle Prüfungen bestanden, hat sich nicht immer so korrekt verhalten, wie das damals von Studenten erwartet wurde. Er war jedenfalls, was das Stiftstudium betrifft, kein Stipendiat, der durch große intellektuelle Leistung aufgefallen wäre. Also durchschnittlich würde man heute sagen, oder unterdurchschnittlich sogar. Gesundheit hinreichend gut. Mittlere Statur. Hinreichend ausgeschmückte Rede. Fahrige Bewegungen. Hinreichend gute Begabung. Urteilskraft weniger ausgebildet. Treues Gedächtnis. Handschrift nicht schwierig zu lesen. Ehrbare, aber nicht genügend standhafte Sitten. Bereits genügend beharrlicher Fleiß. Hinreichende Mittel. Hat das theologische Studium mit mittelmäßigem Erfolg absolviert. Die mittelmäßig disponierte Predigt hat er auswendig gehalten. In Philologie und Philosophie mittelmäßig. Liest man in Mürkes Abschlusszeugnis am Tübinger Stift. Mürke hat ja sehr früh wirklich herausragende Gedichte geschrieben. Er war sehr sensibel, er war überempfindlich. Und meine Vermutung ist, dass das Studium so eine Art lästige Pflicht war. Er war ja sehr freundschaftsfähig, war liebesfähig, war begeisterungsfähig. Also er hat im Grunde nichts anderes gemacht, was viele andere Studenten auch machen, wenn sie studieren. Sie absolvieren das irgendwie, aber ihr eigentliches Leben, ihre eigentlichen Interessen finden woanders statt. Und so würde ich mir das auch bei Mürke vorstellen. Zierlich ist des Vogels Tritt im Schnee, wenn er wandelt auf des Berges Höhe. Zierlicher schreibt Liebchens liebe Hand, schreibt ein Brieflein mir in ferne Land. In die Lüfte hoch ein Reiher steigt, dahin weder Pfeil noch Kugel fleugt. Tausendmal so hoch und so geschwind die Gedanken treuer Liebe sind. Wo findet man einen Dichter? Nur in der Luft, in Gedanken und Worten? Oder macht es Sinn, sich auf die Reise zu begeben? An Orte, wo er einmal gelebt hat. Orte, die Eingang gefunden haben in sein Schreiben. Wer sich für Eduard Mörike interessiert, hat etliche solcher Orte zur Auswahl. Sie liegen fast ausnahmslos in Baden-Württemberg. Und die meisten sind auffallend klein. Wie Ochsenwang, ein 400-Seelendorf auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb. Ja, Sie sind jetzt im Mürikehaus gelandet, im Oberstock dieses Gebäudes. Mein Name ist Gisa König. Ich betreue das hier seit 43 Jahren. Mürike ist über 40 Mal in seinem Leben, hat er die Wohnung gewechselt. Und trotz dieser vielen verschiedenen Aufenthalte ist nun ausgerechnet in Ochsenwang die einzige Möglichkeit, Originalräume anzusehen. Und das sind eben diese beiden ineinandergehenden Räume, von denen er schreibt. Diese erste war wahrscheinlich sein Wohnraum oder auch sein Amtszimmer, denn wenn die Ochsenwanger was von ihrem Pfarrer, war er ja nicht, aber von ihrem Pfarrerweser wissen wollten oder mit ihm sprechen wollten, hat sich das wahrscheinlich hier abgespielt. Und nebenan, da schreibt er gleich in seinem ersten Brief, dass er da sein Bett und seinen Arbeitstisch reinstellt. Also das war sein höchst privater Raum. Lediglich ein Jahr hat Mürike in Ochsenwang verbracht, von 1832 bis 1833. Das wesentliche Ausstellungsstück überhaupt, was wir hier haben, ist diese Orgelpfeife. Die war zu Mürikes Zeiten noch in der Orgel eingebaut, also wurde noch genutzt. Und wie man das in den 1920er Jahren ausgebaut hat, hat man entdeckt, dass Mürike diese Orgelpfeife signiert hat. Man sieht es ganz schwach. Man kann es fast kaum sehen. Ich wollte es gern schwärzen lassen, aber da hat mir dieser Orgelrestaurateur gesagt, dann ist es kein Original mehr. Also haben wir es nicht geschwärzt, dafür kann man es kaum erkennen. So ist es halt. Ich bin Irene Ferchel, ich bin Journalistin und Autorin und habe mit einem Kollegen zusammen ein Buch gemacht auf den Spuren von Eduard Mürike durch Baden-Württemberg. Der biografische Zugang über die Mürike-Orte ist, glaube ich, für viele Menschen ein guter Zugang. Ich bin auch irgendwie eine überzeugte Literaturtopografin geworden. Und ich denke, als jemand, die viel auch rumgezogen ist, dass die Orte mit den Menschen was machen und die Menschen mit den Orten was machen. Und dass kein Dichter im luftleeren Raum dichtet, sondern dass er natürlich von der Landschaft, von der Straße, von den Gebäuden, von den Menschen, der Mentalität der Menschen und so weiter sehr geprägt ist. Es gibt sehr viele Mörike-Fans, die wirklich bewusst hierher kommen, weil sie dieses eben noch nicht kennen und von Mörike alles kennen wollen. Oder viele, die reinkommen, sagen, ich kenne Mörike, ich kenne alles. Aber es gibt auch die leider immer noch tradierte Geschichte des faulen Pfarrers, der gar kein guter Pfarrer war. Ich hatte zwei Besucherinnen, die eine Schwäbin und die Freundin, die nicht im Land wohnt. Und die lieferte die norddeutsche Freundin hier ab und sagte, jetzt guck dir das an, ich brauch von dem faulen Kerl, ich brauch dann den Leihwege, den Pferdekerl. Und sowas schwimmt immer noch mit. Also da wird überhaupt kein Wert auf den Dichter. Man kennt die Gedichte, aber es wird nicht geschätzt. Und es ist im Verhältnis doch ein geringer Teil, der sich intensiv mit ihm beschäftigt. Ich bin auf Mörike gekommen aus zwei Richtungen zur selben Zeit, was ein großes Glück für mich war. Ich hatte einen ganz vorzüglichen Deutschlehrer, Joachim Peters, der schon verstorben ist. Dieser Mann, dieser konservative Mann, war durch und durch Lyrikliebhaber. Wir haben viel gelesen, wir haben auch viel auswendig gelernt, weil er der Meinung war, dass sich Gedichte eigentlich erst erschließen, wenn man sie auswendig kann. Und dieser Mann hat Mörike verehrt. Das ist die eine Richtung. Ich habe ihn also im Schulunterricht kennengelernt, so mit 16, 17. Und zeitgleich habe ich, wie viele damals, Hesse gelesen. Und Hesse hält Mörike für den größten Lyriker deutscher Sprache. Dieser Lehrer hat uns auch anhand der Gedichte Poetik beigebracht, also Metrik, Rhythmik und so weiter. Und ein Gedicht, was er besonders mochte, war Auf einem Kirchturm von Mörike. Ja, ich habe mir das damals mit einer Schreibmaschine auf einen Zettel geschrieben und habe hinten alle Punkte draufgeschrieben, die ich sozusagen mit dem Gedicht gelernt habe. Also Assonanz, Alliteration, das Verhältnis von Vers und Rhythmus, dass es zwei Sätze sind, dass in der letzten Zeile eine Hebung zu viel ist, die versinnbildlicht, dass man schwindelnd vom Rand guckt. Also ich habe mit Mörike auch deutsche Poetik gelernt. Ein Glockenton mehr wallet zu Füßen uns und hallet weit über Stadt und Land. So laut die Wellen schlagen, wir fühlen mit Behagen uns hoch zu Schiff getragen und blicken schwindelnd von dem Rand. Es fängt an damit, dass das, was Mörike wahrnimmt, das Glockengeräusch, die vollen Glocken in ein Wort fasst. Glockenton mehr, das ist ein Kompositum aus Glocken, Ton und mehr. Dann die A-Assonanz geht durch, wallet, hallet, Stadt, Land, schlagen, behagen, getragen, Rand. Alle Reime haben diese A-Assonanz und auch Worte im Gedicht. Dann ist es auffallend, dass am Ende das I auftaucht, uns hoch zu Schiff getragen und blicken schwindelnd von dem Rand. Und da, wo das I auftaucht, taucht eine vierte Hebung auf und trägt den Hörer gewissermaßen über den Rand. Und das Schöne an diesem Gedicht ist, dass sozusagen dieser Eindruck, jemand steht auf einem Kirchturm und nimmt das wahr und das wird im Gedicht lautlich versinnbildlicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auf subtile Weise das, was Mörikes Werk überhaupt ausmacht, diese Spannung zwischen Behagen und Schwindel oder zwischen Behagen und Zweifel, zwischen Behagen und der Nachtseite des Lebens in dem Gedicht selbst auch thematisiert wird. Das Wort Behagen kommt bei Mörike oft vor und der steht auch dazu, der fand das nicht irgendwie wie wir heute anstößig. Heute ist ja auch gerade in der Literatur, wenn jemand behaglich schreibt, dann ist das eher ein Punkt Kritik zu äußern. Für Mörike war das ein angenehmer Zustand, der aber immer durchleuchtet oder beschattet oder durchdrungen ist von der Nachtseite des Lebens und das taucht hier auch auf. Mörike ist wie kaum ein anderer Dichter von Rang zu allen Zeiten von manchen hoch geschätzt worden, von anderen wiederum überhaupt nicht. Kritiker warfen ihm gerade die Behaglichkeit vor, das Biedermeierliche, die Idylle. Wir sind alle imprägniert mit einer Ästhetik der Moderne, wo es am Ende gut ist, wenn Dinge offen sind, wenn es Selbstzweifel gibt. Und alles, was mit Behagen, also mit Rundung, mit Abgeschlossenheit, mit einer sich selbst genießenden Selbstbezüglichkeit assoziiert wird, ist negativ. Und das kann man auch in der Kritik schön beobachten, das ist ja alles standardisiert. Also man könnte es auch so sagen, Adornos Ästhetik ist durchgesickert bis zum Feuilleton-Redakteur der Lokalzeitung. Und das mürrikische Behagen spricht dagegen. Und darum wird auch bei Mürike fast penetrant betont, dass es diese andere Seite eben auch gibt. Das Abgründige, die Nacht und so weiter. Die Impertinenz, mit der das dauernd betont wird, sagt im Grunde mehr über die Interpreten aus als über Mürike selber. Ja, Eduard Mörike, würde ich schon sagen, ist ein Autor, der eine besondere Affinität voraussetzt, erwartet, entwickelt. Matthias Mayer, Literaturwissenschaftler an der Uni Augsburg. Für mich ist es so gewesen, dass die Faszination durch Mörike vor allen Dingen in dem Spagat liegt zwischen der großen Gewissenhaftigkeit, die er auch im Umgang mit seiner Lyrik gepflegt hat, dass er also seine Texte immer wieder so gefeilt hat, dass er auch im persönlichen Leben ein sehr skrupulöser Mensch gewesen ist, und andererseits die Erfahrung, dass er sich mit Abgründen der menschlichen Existenz in seinen Texten immer wieder auseinandergesetzt hat, die dann auch in die Richtung von Betrug, Verrat, von Doppelbödigkeit, von Lüge gehen. Und in diesem Spektrum zwischen Aufrichtigkeit und dem Abgründigen, da ist er ein sehr differenzierter Autor, wie mir scheint. Und das hat mich sehr gefesselt. Peregrina. Der Spiegel dieser treuen braunen Augen ist wie von innerm Gold ein Widerschein. Tief aus dem Busen scheint er's anzusaugen, dort mag solch Gold in heil'gem Gram gedeihen. In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, unwissend Kind, du selber lädst mich ein, willst, ich soll kecklich mich und dich entzünden, reichst lächelnd mir den Tod im Kelch der Sünden. Ja, der Peregrina-Zyklus spielt bei Mörike schon eine ganz entscheidende und repräsentative Rolle. Ich glaube, dass man wird sagen können, dass wir es bei diesen fünf Gedichten doch mit dem Kern seiner poetischen Fantasie zu tun haben und dass man hier eine besondere Gelegenheit wahrnehmen kann, zu sehen, wie einerseits biografischer Hintergrund eine Rolle spielt und kaum verdrängt werden kann aus dem Blick, und gleichzeitig wird doch auch die Schwierigkeit sichtbar, in dem Sinne, dass eben eine biografische Erklärung keineswegs diese Gedichte heller macht oder lesbarer erscheinen lässt, sondern dass wir hier ein Spannungsmoment haben zwischen persönlicher Betroffenheit und einer dichterischen Bewältigung einer Lebenserfahrung, die, so muss man sagen, Mörike ja doch lebenslänglich umgetrieben hat. Die schöne Frau, die in Mörikes Gedichten zu Peregrina geworden ist, was Pilgerin bedeutet, war 2 Jahre älter als er und eine Erscheinung. Ungebunden zog sie von Ort zu Ort, tauchte auf und verschwand wieder. Im Frühjahr 1823 kellnerte sie für kurze Zeit in einer Gastwirtschaft in Ludwigsburg. Dort lernte der junge Mörike sie kennen. In der Erinnerung an Eduard lässt Hermann Lenz seinen Erzähler nah dabei sein, als es geschieht. Später, es war am Samstagabend, saß ich mit Eduard und Lobauer im Helmschen Wirtsgarten unter den Kastanien und Maria brachte uns das Bier. Eduard sah nicht zu ihr auf, obwohl sie zwischen ihm und Lobauer stehen blieb. Als sie ihm die Hand auf die Schulter legte, gab seine Schulter nach und er neigte sich zu mir herüber, der ihm gegenüber saß. Dabei kratzte er seine Pfeife aus. Matthias Mayer hat dieser Begegnung ein eigenes Buch gewidmet. Mörike und Peregrina – Geheimnis einer Liebe. Er geht darin den biografischen Spuren dieser Liebe nach, die in Mörikes Gedichte eingegangen sind. Spuren, die der Dichter dann in seiner Lyrik immer wieder verwischte und verwandelte. Also was wir wissen, es muss sich um eine Art Dark Lady, eine dunkle Schönheit gehandelt haben, die der junge Mörike mit 19 Jahren während einer Semesterpause kennengelernt hat. Maria Meyer, eine Schweizerin, deren besonderer Akzent ihn auch neben ihrer körperlichen Schönheit besonders fasziniert haben muss. Dieser jungen Frau ist er auf einem Heimaturlaub in einer Schenke in einem Lokal in Ludwigsburg bei Stuttgart begegnet und hat sich in sie verliebt. Und dieser Ausgangspunkt der Faszination, den teilte er mit einem engen Freund, Rudolf Lohbauer, dessen Mutter sich der jungen fremden Frau, dieser Maria Meyer, angenommen und sie in ihr Haus genommen hat. Das ist die erste Begegnung gewesen. Wie sie im Einzelnen verlaufen ist, wissen wir nicht. Aber es kam dann in größeren Abständen zu einem Wiedersehen, zu einer Wiederbegegnung, die aber dann unter schon einem sehr dramatischen Vorzeichen stand. Über Eduard sagten viele, halt ein Träumer. An jenem Abend im Helmschen Wirtsgarten, wo der Schein der Windlichter die tief herabstreifenden Blätter streifte, darüber aber Schwärze und bläuliche Himmelsflecken mondhell waren, das vom Kerzenlicht wie ausgebleichte Grün sich über den Gesichtern regte, eine weiße Haube wie ein Geisterschmetterling erschien, das Band eines Hutes glänzte, gesungen wurde und ein Drehorgelmann beim Gartentor spielte, wurde Eduards Gesicht flackernd beleuchtet. Die Lider zusammengekniffen, schaute er Maria nach, die immer wieder zu anderen Tischen gerufen und gezerrt wurde, jetzt drüben beim Drehorgelmann. Sie sang, lang, lang ist's her, und ließ ihr Haar aufgelöst herabhängen. Wenn sie lief und das Bier brachte, flatterte ihr Haar, und Burschen pfiffen, dass es wie Peitschenhiebe klang. Der Spiegel dieser treuen braunen Augen ist wie von innerm Gold ein Widerschein. In diese Nacht des Blickes mich zu tauchen, unwissend, Kind, du selber lädst mich ein. Mörikes Begegnung mit Maria Meyer währt nur für wenige Tage. Sie setzt sich in einer Reihe von Briefen fort, die nicht erhalten sind. Maria Meyer ist eine unstete und unbürgerliche Existenz gewesen, offensichtlich, bei der auch der Leumund und eine gewisse Abschätzigkeit in der Beurteilung durch einen bürgerlichen Standpunkt eine Rolle gespielt haben. Maria Meyer ist dann aus Ludwigsburg wieder verschwunden, hat einige Zeit in Heidelberg verbracht und kam nach gut einem Jahr nach Tübingen zurück, den Studienort von Mörike, und hat versucht, ihn dort auch zu treffen. Und diese Wiederkehr der Maria Meyer dann im Juli 1824 ist die eigentliche traumatische Ausgangssituation für diese poetische Erfahrung des Peregrina-Zyklus geworden. Einer von Mörikes Freunden, Ludwig Bauer, beschreibt in einem Brief an Mörikes Schwester Luise, was dieses Wiedersehen mit dem jungen Dichter macht. Maria, sein wanderndes Ich, pochte wieder an sein Herz. Verlassen, krank, Fremden hingegeben, ohne Halt, ohne Ruhe. In ihm allein die schöne, ätherische Seite ihres Wesens wiedererkennend. So von dem irren Geiste der Heimatlosen angehaucht, selbst in seinem Innern vielfältig hin und her bewegt, musste er entweder die Atmosphäre des rätselhaften Wesens betreten oder jenes schon früher rege gewordene Gefühl festhalten, das ihn denn auch mit neuer, entschiedener Kraft ergriff und ihn weg aus dem Strudel der Empfindungen der heimischen Wohnung zuzog. So kam es, dass er mir zurief, ich muss nach Hause, und dass ich ebenso entschieden bejahte, ja, du musst. Mörike ergreift die Flucht. Er steigt in eine Kutsche und fährt heim nach Ludwigsburg und beginnt die Begegnung mit Maria Meyer poetisch zu verwandeln. Ein Irrsal kam in die Mondscheingärten einer fast heiligen Liebe. und mit weinendem Blick hieß ich nun das zauberhafte, schlanke Mädchen ferne von mir gehen und ihre weiße Stirn. Drin ein schöner, sündhafter Wahnsinn aus dem dunklen Auge blickte, war gesenkt, denn sie liebte mich. Aber sie zog mit Schweigen fort in die graue, stille Welt hinaus. Soweit die erste Strophe des frühesten Gedichts, das in den Peregrina-Zyklus eingegangen ist, datiert auf den 6. Juli 1824. Mörike hat an diesem wie an den anderen Gedichten des Zyklus, die bis 1828 entstehen, über viele Jahre immer wieder gearbeitet. Er verändert den Wortlaut an etlichen Stellen, kürzt, erweitert, fügt neue Verse ein, streicht alte. Aber woran er arbeitet, ist nicht nur ein Text. Ein Irrsal kam in die Mondscheingärten einer einst heiligen Liebe. Schaudernd entdeckt ich verjährten Betrug. Also 1828, vier Jahre nach dem Beginn der Arbeit an dem Zyklus, fügt Mörike in das dritte Gedicht diesen Vers ein. Schaudernd entdeckt ich verjährten Betrug. Und das führt dann auch zu dieser Veränderung einer fast, einer einst heiligen Liebe. Also hier werden die Momente eines schlechten Gewissens, einer Selbstanklage sichtbarer in den Text eingelassen. Und diese Frage nach der Schuld des Mädchens, nach der Schuld des lyrischen Ich, diese Fragen arbeiten sich in diesem Zyklus dann weiter aus und zeigen also auch, welche psychische Belastung und Herausforderung mit diesen Gedichten verknüpft gewesen ist. Denn immer wieder geht es ja dabei um die Frage, wie berechtigt mag diese Anklage des jungen Mädchens sein, die von der Gesellschaft vorgenommen wird, wie gerechtfertigt ist die Verstoßung des Mädchens durch den männlichen Protagonisten und welche Schuld hat er sich dabei zuteil werden lassen. Mörikes Schwierigkeiten, einen angemessenen Umgang mit einem Stoff zu finden, der ihn so sehr fordert, spiegeln sich auch in der ungleichen Form der Gedichte. Es ist ein Zyklus, der verschiedene lyrische Stile aufweist, die, was dann auch immer sehr beliebt ist, in die Zukunft weisen, kann man dann sagen. Der freie Vers, das klingt nach späterer Lyrik. Das ist das eine, was, glaube ich, dieses Werk so interessant macht. Und das andere ist, das ist eine lebenslange Traumabearbeitung. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen, diese Mischung aus Stilvielfalt und biografischem Bezug zu einer unglücklichen Liebe, was Deutung anzieht und Deutung möglich macht. Es ist Zeichen der Komplexität, der Originalität und Reichhaltigkeit dieses Zyklus, wie lebendig er über all die Jahrzehnte von Mörike bearbeitet und verändert wird, aber dass er gleichwohl immer daran festgehalten hat, diese freien Verse zu flankieren durch strengere Formen, die er dann an den Anfang und an das Ende des Zyklus gestellt hat. Aber er findet also offensichtlich durch die thematische Schnittmenge der Peregrina-Gestalt, durch dieses Verhältnis von Liebe, Verrat, Reue und Schmerz, die Gemeinsamkeit, die es erlaubt, diesen Zyklus als solchen zu beschreiben und zu überliefern. Literatur ist in hohem Maße auch die Verarbeitung oder Bearbeitung von seelischer Problematik, von Traumata, von Verwundungen, von Verletzungen und so weiter. Natürlich ist es das. Und Mörike hat das dann diesen Zyklus. Und Goethe hat das ja dauernd gemacht, seine ganzen Frauengeschichten und auch die unerfüllten, die späte Liebe hat er lyrisch bearbeitet. Klar ist es das, klar. Ob man es jetzt Trauma nennt oder unerfüllte Sehnsucht oder Verletzung oder lebenslange Wunde, wie auch immer. Aber ich würde auch sagen, für diesen Zyklus letzten Endes ist er zu lesen und zu verstehen ohne diesen biografischen Hintergrund. Wir haben auch hier sehr schöne Rosen vor dem Haus. Die schöne rote Rose, die großen Büsche, das ist die Mozart. Mörike war ein großer Mozart-Verehrer, darum steht die hier. Und auf der anderen Seite die cremige, die weiße, weißrosa, das ist eine Märchenrose, da kann man eher an das Hutzelmännlein denken. Jetzt sind wir mitten auf der Straße zwischen Mörike-Haus und Kirche, die liegen genau gegenüber, wie sich das bei Pfarrhäusern in Anführungszeichen ja gehört. Und gehen jetzt und schauen uns die Kirche mal von innen an. So, Vorsicht, zwei Stufen. Sie finden hier gleich nach dem Eingang eine Schrift. Hier oben ein Zitat von Mörike. Er hat Ende des ersten Jahres, 1832, als er hier war, einen Pfarrbericht geschrieben. Und da hat er dieses Zitat reingeknüpft. Gottes Geist begleitet die Verkündigung des ewigen Wortes in dieser unserer Kirche. Über Mörikes Glauben geben seine Dienstzeugnisse keine Auskunft. Mit allem, was ihm wichtig war, hielt er zurück. Mörike war nicht gerne Pfarrer. Und er hat offenbar sehr gut gepredigt. Leider kennen wir die Predigten alle nicht, die hat er vernichtet. Aber wir wissen eben, dass die Gemeinden alle sehr positiv auf ihn reagiert haben. Also der gehört dann Predigten schon dazu. Und er war ja ein Mann des Wortes. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er schlecht gepredigt hat. Aber er fühlte sich gedrückt durch dieses Amt. Das ist nicht anders wie bei Hölderlin oder Hesse. Das hat aber nicht unbedingt mit der Qualität des Ausübens zu tun gehabt. Die Abgeschiedenheit ist das, was Mörike an Ochsenwang gefallen haben könnte. Dort entsteht ein Gedicht, das so etwas wie eine Lebensformel zu enthalten scheint. Verborgenheit von Eduard Mörike. Lass, o Welt, o lass mich sein. Locket nicht mit Liebesgaben. Lass dies Herz alleine haben. Seine Wonne, seine Pein. Was ich traure, weiß ich nicht. Es ist unbekanntes Wehe. Immer dadurch Tränen sehe ich der Sonne liebes Licht. Oft bin ich mir kaum bewusst und die helle Freude zücket durch die Schwere, so mich drücket wonniglich in meiner Brust. Lass, o Welt, o lass mich sein, locket nicht mit Liebesgaben, lass dies Herz alleine haben, seine Wonne, seine Pein. Es gibt eine Zeichnung von Mörike zu Ochsenwang. Und da hat er ein Ovid-Zitat drunter geschrieben, das heißt übersetzt, glücklich gelebt hat, wer am Verborgenen lebte. Also das vielleicht zu seiner persönlichen Verfassung, wenn er so ein Gedicht wie diese Verborgenheit geschrieben hat. Mörike ist häufig von hier aus nach Stuttgart gelaufen, muss man sagen. Aber er war immer froh, wenn er wieder hier war. Diese Ruhe, diese Abgeschiedenheit, dieses Für-sich-Sein brauchte er eben auch ganz nötig. Verborgenheit ist immer wieder gelesen worden als ein Gedicht, in dem man den Spuren von Mörikes religiöser Tradition nachgehen kann. Die Abwehr der Welt scheint wie eine Bestätigung eines christlichen Rückzugs in die eigene Seele. Das würde ich sagen, ist ein Muster, eine Lesart, die natürlich durch die Wiederholung der ersten Strophe am Schluss bestätigt wird. Aber die Mitte des Gedichtes in der zweiten und dritten Strophe gibt dem Titel der Verborgenheit dadurch nochmal eine größere Dimension, indem man sagen kann, offensichtlich geht es auch um die Verborgenheit des lyrischen Ich für sich selbst sozusagen. Es kann sich selber nicht dingfest machen, nicht erreichen. Es ist eine, modern gesagt, eine Identitätskrise, eine Verstörung, die in diesem Gedicht zum Ausdruck kommt, eine Unklarheit, eine Suche nach sich selbst. Immer dadurch Tränen sehe ich der Sonne liebes Licht. Es ist das Zwiespältige, das sich selbst Unbewusste wie Freude und Schwere, Wonne und Pein ineinander übergehen. Ich verstehe den Titel Verborgenheit im Gegensatz zur Welt. Also der hier spricht, sondert sich ab von der Welt und möchte mit seinem Weltschmerz, so kann man es ja nennen, allein gelassen werden. Ich habe das Gedicht zum ersten Mal gelesen, als ich Jugendlicher war. Und im Grunde ist es ja ein Gedicht, was perfekt dafür ist, um den Weltschmerz und die Ambivalenz von Wonne und Pein und Freude und Leid auszudrücken, die man als Jugendlicher in starkem Wechsel empfindet. Was ich traure, weiß ich nicht. Oft bin ich mir kaum bewusst. Ich glaube, jeder Lyriker, egal in welcher Sprache und welcher Couleur, wird nie ganz erwachsen. Der bleibt immer Kind und Jugendlicher in seinem Empfinden, in der kindlichen Wahrnehmung, auch in der Ambivalenz starker Gefühle. Und wenn man über Mürike irgendwas sagen kann, kann man sagen, er hat sich irgendwie geweigert, das zu werden, was man heute seelisch reif nennen würde. Also so richtig erwachsen, das ist ja ein Bildungsziel, das war der nie. Insofern passt das, dass er das mit Ende 20 geschrieben hat. Das finde ich jetzt auch gar nicht viel weiter bemerkenswert. Während seiner Zeit in Ochsenwang erscheint Mörikes einziger Roman, Maler Nolten. Ein labyrinthisches Buch, das man nur mit Mühe lesen kann. Auch hier hat er die Geschichte mit Maria Meyer eingelagert. Sie erscheint dort als Zigeunerin Elisabeth. 4 der 5 Peregrina-Gedichte stehen auch in diesem Roman, ebenso wie die Phantasmagorie Der letzte König von Orblit. So nannte Mörike ein mythisches Land in der Südsee, das er sich mit einem seiner Freunde ausgedacht hatte. Noch so ein Ort, wo er nicht greifbar war. Gesang Weilers. Du bist Orblit, mein Land, das ferne leuchtet. Vom Meere dampfet dein besonnter Strand den Nebel, so der Götter Wange feuchtet. Uralte Wasser steigen, verjüngt um deine Hüften, Kind. Vor deiner Gottheit beugen sich Könige, die deine Wärter sind. Ich kann das auch auswendig. Ich will damit jetzt nicht angeben, du bist Orblit, mein Land, das ferne leuchtet und so weiter. Ich finde das klanglich schön. Also ich finde das, sind 8 Zeilen, ein Klangwunderwerk, ein Bildwunderwerk. Aber um das zu verstehen, muss man nicht wissen, dass sich das 2 Theologiestudenten in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Tübingen ausgedacht haben. 1838 erscheint die erste Ausgabe seiner Gedichte. Mörike ist zu dieser Zeit Pfarrer in Kleversulzbach und lässt sich von seiner jüngsten Schwester Clara den Haushalt führen. Nimmt man das Buch in die Hand, muss man die Gedichte mit untersuchen, um deren Willen Mörike von Kennern so geliebt wird. Es stehen auch lange Balladen darin und etliche Nebensachen, Widmungsgedichte an Freunde und Bekannte, Scherzhaftes und Verschrobenes. Denn Mörike war sich nicht zu schade, Gelegenheitsgedichte zu schreiben, die weder tief noch dunkel zu sein brauchten. Handwerklich perfekt sind sie allerdings immer. Kleine Gäste, kleines Haus. Liebe Mäusin oder Maus, stell dich nur kecklich ein heute Nacht beim Mondenschein. Mach aber die Tür fein hinter dir zu, hörst du dabei, hüte dein Schwänzchen. Nachttische singen wir, Nachttische springen wir und machen ein Tänzchen. Wip, wip, meine alte Katz tanzt wahrscheinlich mit. Dann aber stößt man wieder auf eines dieser Gedichte, die Staunen machen und unerschöpflich sind. Um Mitternacht. Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der Bergewand. Ihr Auge sieht die goldene Waage nun der Zeit in gleichen Schalen stille ruhen. Und kecker rauschen die Quellen hervor, sie singen der Mutter der Nacht ins Ohr vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Das uralt alte Schlummerlied, sie achtet's nicht, sie ist es müd. Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch, der flüchtgen Stunden gleichgeschwungenes Joch. Doch immer behalten die Quellen das Wort, es singen die Wasser im Schlafe noch fort, vom Tage, vom heute gewesenen Tage. Dieses Gedicht ist wunderbar. Und man weiß, man kann vermuten, also Mürge hat es im September 1827 geschrieben. Damals war er Vikar in Köngen im Dekanat Nürtingen. Und dieses Wissen trägt überhaupt nichts aus für die Lektüre und das Verständnis des Gedichtes. Das hat natürlich auch mit dem Gedicht selbst zu tun, weil das Gedicht keine erkennbare Sprecherposition erkennen lässt. Also es spricht kein Ich. Es ist auch keine konkrete Landschaft, die man situieren könnte. Und daher hat dieses Gedicht im Verhältnis zu Mörikes Biografie etwas Exemplarisches für mich. Wenn man in diesem Gedicht sehen kann, dass das sozusagen losgelöst von seiner Biografie zu verstehen ist. Sicherlich eines der magischen Gedichte, die Mörike geschrieben hat. Das Besondere an diesem Gedicht um Mitternacht ist sicherlich der raffinierte Einsatz des Metrums, das in der zweiten Hälfte der beiden Strophen dann durch eine Betonung der Daktylen, der dreihebigen Versfüße, eine Dynamik in diese ausgeglichene Welt der vermeintlichen Stabilität gebracht wird. Es ist ja ein Gedicht, das davon spricht, dass um Mitternacht die goldene Waage in gleichen Schalen stille ruht. Also das ist ein Moment der angehaltenen Zeit, könnte man fast sagen. Und in diesen magischen Augenblick brechen dann die Quellen hinein, die Kinder der Nacht, die vom Tage, vom heute gewesenen Tage sprechen, singen, erzählen. Und diese Konfrontation zwischen Stabilität und Dynamik, die bringt er in diesem kurzen Gedicht unwahrscheinlich raffiniert und komplex zum Ausdruck. Es ist ein Gedicht, das sich immer wieder besonderer Wertschätzung erfreut hat, das in der ersten Gedichtausgabe Mörikes, glaube ich, auch ans Ende der Sammlung gestellt worden war, als ein Bekenntnis zum besonderen Vermächtnischarakter. Denn es ist ja auch ein Gedicht, von dem man sagen kann, dass es eine poetologische Qualität hat. Wo findet man einen Dichter? Vielleicht in seiner ganz eigenen Kunst, Dinge in der Balance zu halten, die im Leben immerfort entgleiten. In späteren Gedichtausgaben folgt das Gedicht »Um Mitternacht« unmittelbar auf den Peregrina-Zyklus, als gelte es nach dem Durchgang durch Turbulenzen eine Waage neu zu justieren. Alle paar Jahre gibt Mörike eine erweiterte und verbesserte Ausgabe seiner Gedichte heraus. In jeder zeigt sich der Zyklus in veränderter Gestalt. Erst seit der Ausgabe von 1848 lesen wir im zweiten Teil, der die Fantasie einer Hochzeitsnacht vorstellt, eine Passage mit deutlich erotischer Tönung. Später im Lärmen des Fests stahlen wir seitwärts uns beide weg nach den Schatten des Gartens wandelnd, wo im Gebüsche die Rosen brannten, wo der Mondstrahl um Lilien zuckte, wo die Weymouths-Fichte mit schwarzem Haar den Spiegel des Teiches halb verhängt. Auf seidnem Rasen dort, ach, Herz am Herzen, wie verschlangen erstickten meine Küsse den scheueren Kuss. Indes der Springquell, unteilnehmend an überschwänglicher Liebe Geflüster, sich ewig des eigenen Plätscherns freute. Uns aber neckten von fern und lockten freundliche Stimmen, Flöten und Saiten umsonst. Ermüdet lag zu bald für mein Verlangen das leichte, liebe Haupt auf meinem Schoß. Spielenderweise mein Aug auf ihres drückend, fühlt ich ein Weilchen die langen Wimpern, bis der Schlaf sie stellte, wie Schmetterlingsgefieder auf- und niedergehen. Der Umstand, dass diese Hochzeitsszene im Freien erst im Verlauf der Arbeit an diesen Gedichten in dieser Intensität und in dieser erotischen Freizügigkeit eingebracht wird, zeigt die Lebendigkeit, die unbewältigte Faszination, die diese Begegnung für Mörike bedeutet hat und beschert uns eine Szenerie, die in der Vision Mörikes, in der Verkörperung der Leidenschaft in diesem Peregrina-Zyklus mittendrin aufscheint und damit zu den magischen Momenten auch der mörikischen Lyrik geführt hat. Als Mörike diese Strophen im Revolutionsjahr 1848 in die Peregrina-Dichtung einfügt, liegt die Begegnung mit Maria Meyer bereits ein Vierteljahrhundert zurück. Nach ihrem Auftauchen in Tübingen, das den Beginn der literarischen Verarbeitung markiert, hat er sie niemals wiedergesehen. Inzwischen ist er pensioniert. Nach 9 Jahren als Pfarrer in Kleversulzbach hat er sich in den Ruhestand versetzen lassen und lebt mit seiner Schwester in Bad Mergentheim. Dort geht er eine Beziehung ein mit der Tochter seines Hauswirts, einer Margarete von Speth, die er 1851 heiratet. Das Paar zieht nach Stuttgart, wo zwei Töchter zur Welt kommen und Mörike sich als Literaturlehrer an einer Mädchenschule verdingt, weil die Pension und die Einnahmen aus seinen Büchern nicht reichen. Eine Arbeit, die er auf sich nimmt, so wie er die ungeliebte Pfarrerslaufbahn auf sich genommen hat. Das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist das Dichten. Am Walde. Am Waldsaum kann ich lange Nachmittage dem Kuckuck horchend in dem Grase liegen. Er scheint das Tal gemächlich einzuwiegen im friedevollen Gleichklang seiner Klage. Da ist mir wohl. Und meine schlimmste Plage, den Fratzen der Gesellschaft mich zu fügen, hier wird sie mich doch endlich nicht bekriegen, wo ich auf eigne Weise mich behage. Und wenn die feinen Leute nur erst dächten, wie schön Poeten ihre Zeit verschwenden, sie würden mich zuletzt noch gar beneiden. Denn des Sonetts gedrängte Kränze flechten sich wie von selber unter meinen Händen, indes die Augen in der Ferne weiden. Und das sagt doch, also da muss man nichts mehr dazu sagen. Die Ruhe, wenn keiner was will und dann fließt das Brünnele. Aber wenn ständig von außen gezogen wird durch ein Amt, durch Aufgaben, die erfüllt werden müssen, dann wird es schwierig. Das geht Malern so, das geht Dichtern so, das geht Künstlern aller Art so. Aber dass er von den Fratzen der Gesellschaft schreibt, ist natürlich schon hart. Das heißt, er zeigt eigentlich auch das Unverständnis der Gesellschaft, der Umgebung, der feinen Leute, die er ja auch zitiert, gegenüber dem Leben eines Dichters. Die Bedeutung des Müßiggangs und der angeblichen Zeitverschwendung für die Kreativität und die Produktivität ist natürlich die Aussage des Gedichts. Am Waldsaum kann ich lange Nachmittage, da ist der Gegensatz die Fratzen der Gesellschaft und die feinen Leute und der Poet, der alleine am Waldrand liegt. Also auch da dieser, ich möchte fast sagen, Robert Walsersche Gegensatz zwischen einem Poetenleben, das sich absondert mit den Gefühlen gegenüber der Gesellschaft, der Welt, den feinen Leuten, den Fratzen. Und man kann das so verstehen, dass der oder die, die hier spricht, individuell bleiben möchte, weil natürlich sich in die Welt begeben und in die Gesellschaft und in die Fratzen der Gesellschaft auch immer heißt, sich dem mächtigen Zugriff der Deutung anderer auszusetzen, der ja in der Regel begrifflich ist und vereindeutigend und erklärend und das Erlebnis, um das es geht, irgendwie rational auflösend. So würde ich das lesen. Und Mörike war nicht nur ein Lyriker, der stark von Subjektivität geprägt ist, er war auch in hohem Maße individuell. Also einfach ein eigener Typ, würde man heute sagen. Im Leben, aber auch in den Gedichten. Und diese beiden Dinge, also starke Subjektivität und starke Fähigkeit zum Individuellwerden, das kommt beides in diesem Gedicht zum Ausdruck. Mörike besteht auf dem Abstand zwischen der Kunst und der Welt. Dieser Abstand ist ihm lebensnotwendig. Das schließt eine politische Stellungnahme aus, wie sie zur gleichen Zeit die Dichter des Vormärz Heinrich Heine oder Georg Büchner in ihren Werken zum Ausdruck bringen. Es schließt aber keineswegs aus, es begünstigt sogar, dass man in Zeiten der Bedrückung ausgerechnet zu Mörikes Gedichten greift und in ihnen etwas findet, das tröstet und hilft, wie es Rilke am Ende seiner ersten Elegie formuliert. So ging es dem Schriftsteller Hermann Lenz, der 100 Jahre nach Mörike lebte und schrieb. Mit einer Reklamausgabe von dessen Gedichten, die er immer bei sich trug, kam er als Soldat durch den Zweiten Weltkrieg. Auch in weniger dramatischen Situationen kann Mörike helfen. Ich finde, Mörikes Gedichte sind mir jedenfalls sehr eingängig. Vielleicht neben Ben die für mich eingängigsten Gedichte, die sich mir mit den ersten Worten, Versen, Lauten sofort erschließen und auch haften, hängen bleiben. Und dann habe ich eben, weil ich oft nachts wach bin und dann was Sinnvolles tun möchte, die richtig auswendig gelernt. Ich hänge auch der etwas altertümlichen Überzeugung an, dass nur Dinge, die man im Kopf trägt oder im Herzen, die man mit sich herumträgt, dass die einen wirklich bilden und prägen. Weil das eben den Vorteil hat, dass ich in Situationen, wo ich das als notwendig empfinde, die Sachen abrufen kann. Ich kann mir das dann eben aufsagen und kann darüber nachdenken oder auch nicht. Ich sah Eduard in Tübingen wieder. Er kam hinter der Kilianskirche in der Münzgasse auf mich zu. Dort also sah ich Eduard, während der Tag leuchtete und in der Höhe Dohlen krächzten. Er schaut mich an und kennt mich nicht. Dann rede ich mit ihm und er sagt, der Bruder des Buttersack werde bald sterben. Aber du weißt nicht, wer der Buttersack ist. Die Maria aber. Du, die Maria schreibt mir und ich schreibe ihr auch. Und sie will hierher kommen. Eine seelenkräuselnde Tatsache, wenn die Maria jetzt bald kommt, nicht wahr? Lieber wär's mir schon, ich hätte das hinter mir. Ich würde aufatmen, Nestle. Der Peregrinerzyklus, in dem die ihn so beunruhigende wie faszinierende Gestalt der Maria fortlebt, lässt Mörike nicht ruhen. Bis in seine späten Lebensjahre ringt er um den richtigen Wortlaut. Noch in der letzten Fassung von 1867 revidiert er den Schluss des frühesten der fünf Gedichte vom Irrsal, das in die Mondscheingärten kam, aus dem Juli 1824. Krank seitdem, wund ist und wehe mein Herz, nimmer wird es genesen. Als ginge luftgesponnen ein Zauberfaden von ihr zu mir, ein ängstig Band. So zieht es, zieht mich schmachtend ihr nach. Wie, wenn ich eines Tags auf meiner Schwelle sie sitzen fände wie einst im Morgenzwielicht, das Wanderbündel neben ihr, und ihr Auge, treuherzig zu mir aufschauend, sagte, da bin ich wieder hergekommen aus weiter Welt. Man wird sagen können, dass die ersten Leser, die mit diesem Zyklus konfrontiert wurden, sich vielfach überfordert gesehen haben. Andererseits ist es ein Gedichtzyklus, der durch die Mächtigkeit, durch die Originalität seiner Bildersprache, durch den Mut, in dem hier über erotische Faszination und Abwehr, über Schuld und Reue gesprochen wird, auch eine unmittelbare Evidenz bietet. Also ich würde sagen, man kann diese Gedichte natürlich in ihrer Unmittelbarkeit wahrnehmen und schätzen und lieben lernen. Die Rekonstruktion über den biografischen Umweg kann eine Erleichterung bieten, kann eine Stütze sein. Aber ich würde auch sagen, dass am Ende diese Stütze wieder weggeworfen werden muss, um sich dann wieder unmittelbar mit den Texten selbst auseinanderzusetzen. Am 4. Juni 1875 stirbt Eduard Mörike in Stuttgart. Bis heute sind viele Straßen und Schulen nach ihm benannt, weit über Baden-Württemberg hinaus. Er hinterlässt neben einem unlesbaren Roman auch einige Erzählungen, von denen die Künstlernovelle Mozart auf der Reise nach Prag die berühmteste ist. Auch sie hat Patina angesetzt. Unsterblich wurde er durch eine nicht leicht zu bestimmende Anzahl lyrischer Gedichte, deren Gehalt kaum greifbar ist und von denen die meisten weniger als eine Seite umfassen. Mörike ist heute noch ein wichtiger Autor, weil er ein unfassbares Formbewusstsein hat. Mörike ist kein Autor. Mörike ist für mich ein Dichter, ein großer Dichter, weil er, ich rede jetzt mal nur wirklich von seiner Lyrik, weil er Bilder gefunden hat, die uns heute immer noch faszinieren können, Rhythmen, die uns immer noch bezaubern können und man mit Interpretationen nie fertig wird. Ich denke dies und denke das. Ich sehne mich und weiß nicht recht nach was. Halb ist es Lust, halb ist es Klage. Mein Herz, oh sage, Was webst du für Erinnerung in golden-grüner Zweige Dämmerung? Alte, unnennbare Tage. Verborgenheit. Auf der Suche nach dem Dichter Eduard Mörike. Ein Feature von Norbert Hummelt. Es sprachen Claudia Jahn, Sebastian Miro und Christoph Pütthoff. Ton und Technik Robin Zwirner. Regie Andrea Leclerc. Redaktion Anja Brockert und Frank Hertwig. Produktion Südwestrundfunk 2025.